Hören 1. Hallo Anna, schön dich zu sehen. Ja Peter, Mensch, prima, dass ich dich treffe. Ich wollte dich heute Morgen schon anrufen, bin aber leider nicht dazu gekommen. Na, was gibt es denn so Dringendes? Ich wollte dich fragen, ob du mir am Wochenende dein Auto ausleihen könntest. Wir müssen im Möbelmarkt etwas besorgen und Ja klar, allerdings geht es nicht am kommenden Wochenende. Wir wollen zum Skifahren in die Berge. Aber das Wochenende danach geht. Meinst du, ihr könnt das so einrichten? Kein Problem. Ich bin froh, dass es überhaupt klappt. Danke.